Deutschlandfunk. Nachtradio. Der Soundcheck im Deutschlandfunk heute: Resurrectio, die heimliche Wiederkehr des Art Rock. Zweiter Teil im Studio bis 3 Uhr, Karl Lippegaus. Zu Beginn der zweiten Stunde möchte ich Ihnen eine neue Band aus Frankreich vorstellen. Sie heißt Le Bruit du Sein, der Lärm des Zeichens. In dieser Band hören Sie die Sängerin Jeanne Adet, vielleicht so etwas wie die französische Antwort auf Nico. In einem langen Crescendo kann sie sich steigern zu einer erstaunlichen Intensität. Eine kleine, zierliche, unscheinbare Frau. Jeanne Adet mit der Gruppe Le Bruit du Sein und dem Song Cheveux dans le vent, Haare im Wind. Thank you. Das waren Nicolas Stéphane, Sébastien Brun und Jeanne Adet. Sie nennen sich Le Bruit du Sein. Sie hören den Soundcheck im Deutschlandfunk. Heute geht es um Art Rock und die Zitate, die Sie in dieser zweistündigen Sendung hören, stammen alle aus einem neuen französischen Buch von Gérard Nguyen. Er ist ein Produzent und Journalist aus der Nähe von Nancy und hat Zeitschriftenartikel gesammelt aus der französischen Musikzeitschrift Atem, die von 1975 bis 1979 existiert hat. Es gab Artikel über Kevin Ayers, Tim Buckley, Ken, Kevin Coyne, Nick Drake, Brian Eno, Robert Fripp, Philip Glass, Steve Reich, Magma und John Martin sowie vielen anderen. Die Zitate zu dieser Sendung scheinen mir einmal einen Blick zu werfen auf das, was damals passierte, Ende der 70er, aber vielleicht auch inspirierend für heutige Musiker und Musikfans. Oh, oh, oh. But if you go, please let me know. Ingvild Langgaard mit Künstlernamen Phaedra, 32 Jahre alt, Multimedia-Künstlerin aus Oslo und jetzt auch Sängerin. The Sea heißt ihr soeben erschienenes Album. Daraus hörten wir den ersten Song, Death Will Come to All of Us. Ein Zitat von Gerard Nguyen aus der Zeitschrift Atem, 1979. Die deutsche Gruppe Faust war ein absoluter Sonderfall in der Rockgeschichte. Bevor Faust im strengen Sinne eine Band wurden, lebten die Leute in einer Kommune zusammen in Norddeutschland. Und zwar seit 1968. Natürlich spielten sie schon hier und da ein wenig auf diversen Instrumenten. Aber erst durch die Begegnung mit ihrem Produzenten Uwe Nettelbeck geschah das Entscheidende. Überzeugt vom Potenzial ihrer Musik, bewegte Nettelbeck sie in Richtung einer offiziellen Karriere. Wir befinden uns im Jahr 1971 und im Dezember desselben Jahres kam bei der deutschen Polydor das erste Album von Faust heraus. Is my timing that flawed? Our respect runs so dry, yet there's still this appeal that we've kept through our lives. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Love Will Tear Us Apart, der berühmte Song von Joy Division hier in einer gänzlich neuen Version der amerikanischen Jazz-Trompeterin und Sängerin Sarah Wilson. Ihr Album heißt Trapezprojekt. Der Kritiker Francis Davis der New Yorker Zeitschrift Village Voice nannte dies den besten Song, den er 2010 gehört habe. I carry your heart with me. I carry it in my heart. I am never without it. Anywhere I go, you go, my dear. And whatever is done by only me is your doing, my darling. I feel no fate, for you're my fate, my sweet, and I want no world for beautiful. You are my world, my true, and it's you are whatever a moon has always meant, and whatever a sun will always sing. Whatever is done I Carry Your Heart. Noch einmal die Sängerin Jeanne Adette, diesmal mit einem Trio mit Bruno Ruder und Vincent Lecoing aus ihrer CD Yes is a Pleasant Country. Dieses Album ist erschienen beim französischen Internetlabel Sans Bruit, www.sansbruit.fr. Der Gitarrist Robert Fripp von King Crimson, 1979. Die Frage, warum heute Musik machen, ist eine interessante, aber ich würde sagen, ich sehe mich nicht als Musiker. Ich bin nicht beunruhigt, was die Musik betrifft. Die Musik sorgt schon für sich selbst. Alles, was mir zu tun bleibt, ist, mich in eine Lage zu versetzen, in der ich spielen kann. Wir denken, dass wir die Musik komponieren, aber sie ist schon komponiert. Alles, was wir zu tun haben, ist, sie hervorzuholen, ihr eine Form zu verleihen. Meine Arbeit besteht also darin, eine Musik zu machen, die bereits geschrieben ist. Je ne suis qu'une pauvre rose de Paris, suis née dans un taudis. J'ai poussé, je ne sais pas comment, sans le soleil, sans parents. J'ai vu les duveux sans sou, on est préfet un sale coup. Mon salut, mon pas, ma joie. Je m'appelle Caroline. C'est un homme qui ne dit rien. Je suis d'une nature câline. Près moi, non, faut rien. Je m'appelle Caroline. Je ne sais qui m'est avantine. Un petit bibelot, un vin très parisien. Je ne faisais qu'un petit métier, comme tous les bagne-pieds. Souvent j'avais le cœur bien gros, et voulais me ficher à l'eau. Je vendais l'intransigeant, et je mûrais au printemps, en disant pour monter le coup, coup du niveau, c'est tout, c'est tout. Je m'appelle Caroline, c'est un homme qui ne dit rien. Je suis d'une nature câline, près moi non faut rien. Je m'appelle Caroline, je ne sais qu'une cabotine. Un petit bibelot, un vin très parisien. Mais j'avais une vocation, un jour quelle occasion. Black John mis dans la bousso, d'où fait du music hall. Je deviens six mois plus tard une reine du boulevard. Les messieurs en habit noir chantaient encore chaque soir. Elle s'appelle Caroline, n'est-ce pas que ça lui va bien. Elle est d'une nature câline, près moi non faut rien. Elle s'appelle Caroline, c'est pour elle qu'on illumine. Elle s'appelle Caroline, ein alter Music Hall Song aus Paris, den einst Maurice Chevalier und die Sängerin Miss Stangett interpretierten. Hier von der französischen Gruppe Caroline um die Kontrabassistin Sarah Murcia. Robert Fripp, 1979. Als ich in New York lebte, ging ich so oft wie möglich zu Konzerten. Die sogenannte New Wave verlieh mir die Energie, mein Soloalbum Exposure zu machen, was ich schon seit 5 oder 6 Jahren vorhatte. Meine Generation ist verweichlicht, abgeschlafft, erstarrt. Sie ist mehr an Erfolg interessiert, an Geld und an Urlaub in der Schweiz. Sie zeigt kein Interesse mehr an Musik. Der Frust über die Musikindustrie, der mich veranlasste, mich vom aktiven Musizieren zurückzuziehen, ist der gleiche Frust, der die Musiker zu Punk und New Wave brachte. In Gradina Lajon von der rumänischen Sängerin Maria Radusanu mit dem Gitarristen Mark Rebo an der E-Gitarre und dem zweiten akustischen Gitarristen Nikolai Adushiru. Maria Raducanu, mitentdeckt von John Zorn, mixt rumänische Doinas mit Fado, Rembetika und Blues. Ihre CD ist beim Zadig-Label erschienen und heißt Ciori. Der Komponist Philip Glass, Ende der 70er. Ich mag das Etikett Minimal Music nicht, denn oft handelt es sich um eine sehr reichhaltige Musik. Das ist also ein Widerspruch. Man sagt minimal, weil man kein anderes Wort dafür parat hält. Ich spreche lieber von repetitiver Musik. Vielleicht ist das näher an der Realität. Man könnte auch von evolutiver Musik sprechen. Sardana von dem französischen Schlagzeuger Franck Vaillant aus seinem Album Magnetic Benzin. Antonin Artaud, der moderne Künstler, hat ein Opfer auf dem Scheiterhaufen zu sein. Gefunden in einem Artikel über Thundergraph Generator und ihren Sänger Peter Hemmel, der in seinem Song Mergley's Three auf dem Album World Records sagt: In diesen Tagen habe ich nur mit den Pflanzen kommuniziert und mit den Hunden. Alle menschlichen Kontakte erschienen mir schmerzhaft, voll von Risiken, seltsam. Und innerhalb meines eigenen Universums habe ich Gott gespielt. Wenn ich doch nur befriedigende Worte finden könnte, meine Leidenschaft hörbar machen. Hydrosphere von der in den USA lebenden Japanerin Yuka Honda. Sie komponiert ausschließlich Instrumentalmusik und spielt in der Hauptsache Keyboards. Aus dem Covertext zum Peter Hamill-Album Visions, Zitat: Die Aspekte des Visionären sind zahlreich und es gibt obendrein die Reflexionen, Illusionen und Halluzinationen. Wenn einige davon geteilt werden könnten, würde uns das weniger einsam machen. Wenn wir doch nur der Finsternis ins Auge blicken könnten, dann würde uns das weniger schreckhaft machen. Ich fühle, die Stadt steckt mich wie ein Tier in einen Käfig. Ich fühle mich erdrückt von der Last des Systems. Doch einen Schrei kann ich noch gegen das System ausstoßen, einen menschlichen Schrei. Ich fühle, wie sich die Spannung des Zweifels in mir ausbreitet, die Erlösung durch eine gemeinsame Liebe, der Verlust von Idolen und Kindheitsträumen. Ich trotze den vergänglichen Errungenschaften des Wissens und den unsäglichen Vertrauensbekundungen. Ich fühle die Fackel in meiner Hand, den Funken in meinem Herzen und ich muss sie so lange tragen, wie ich nur kann. Wir alle tragen unsere Fackeln, aber die einsamen Fackelträger ergeben noch keine Menschenkette. Ich hoffe noch immer, dass meine Lieder die Vision weitervermitteln und steigern. London, November 1977, zitiert in der französischen Zeitschrift Atem. Die gesammelten Artikel sind jetzt erschienen in dem Buch Atem 1975 bis 1979, herausgegeben von Gérard Nguyen. From the front and from behind, you're a star. Sideways, on the top and underneath. Close inspection reveals that you're imperfect, Nick. You'll perform like Thank you. leading us on to our desert land. And we find heaven there in the wilderness home from home. And when we need to run away from this merciless world, we start searching for our star. From this pitiless world, safe in the universe of our wilderness, home from home. And if we ever lose our way, we start searching for our star, for our sentimental star. Deutschlandfunk Soundcheck. Sie hörten eine Sendung über die heimliche Wiederkehr des Art Rock von Karl Lippegaus. Die Schlussmusik kommt vom deutschen Tide and Tickle Trio, das natürlich kein Trio ist, sondern eine viel größere Besetzung aufweist. Ihr neues Album entstand mit dem afroamerikanischen Jazz-Schlagzeuger Billy Hart. Titel der CD: La Place des Monts. Daraus hören Sie hier Kalaka.